Idee? Bewahrung des Guten. Möglicherweise gibt es zwei unterschiedliche Arten, seinen Lebensweg zu begehen. Ich kenne diese zwei gut. Den einen erkenne ich, wenn ich mit etwas gescheitert bin. Dann suche ich nach einer Veränderung des Gegebenen. In allen anderen Fällen bleibe ich aber auf dem anderen Weg. Dies soll ein Weg der Bewährung des Menschen sein. Auf diesem bewahre ich mir das, was ich habe. Immer dann, wenn ich versagt habe, besinne ich mich auf etwas, was ich aus besseren Tagen von mir noch kenne. So knüpft die eine Gangart immer wieder an die andere an. Des Lebenslauf erkenne ich somit als einen Kreisweg, auf dem alles wiederkehren kann, was mir willkommen ist.